und ich hab's überlebt. Vielen ist es da anders ergangen. Willst du wissen, wie es am 4. Juli war, dem Unabhängigkeitstag? Den vergessen die Leute meistens, weil die Schlacht da schon vorüber war. Er wartete keine Antwort von Willy ab. Strömender Regen, Schlamm, der einem die Stiefel von den Füßen gesaugt hat, wie Babys heulende Männer. Lee auf seinem Pferd. Traveller. Richtig, Traveller. Wir haben ihn nur von hinten gesehen. Er hatte Blut an seinem Hut und am Sitz seiner Reithosen, aber nicht sein eigenes. Er war unverwundet. Der Mann war der reine Teufel. Willy griff nach dem Konservenglas auf dem Fensterbrett, auf dem verblassten Etikett stand Heinz Relish, neigte es von einer Seite zur anderen und freute sich am Rascheln der toten Glühwürmchen. In seiner Vorstellung war das wie das Windrauschen im trockenen Friedhofsgras an einem heißen Julitag. »Erzähl mir von dem Jungen mit der Fahne.« Großvater rieb sich mit dem Finger zwischen Nase und Lippe. »Die Geschichte hast du doch schon 20 Mal gehört.« »Bloß das Ende, das mag ich am liebsten.« »Er war 12 Jahre alt, ist neben mir den Hang hinaufmarschiert, während über ihm unsere Konföderiertenflagge wehte. Das Stangenende steckte in einem kleinen Blechbecher, den er am Gürtel trug. Den Becher hatte mein Kumpel Michael LeBlanc gemacht. Auf halber Höhe vom Cemetery Hill wurde der Junge direkt in die Kehle getroffen.« »Erzähl mir von dem Blut.« »Seine Lippen haben sich auseinandergezogen, die Zähne waren zusammengebissen. Vor Schmerz, glaube ich. Zwischen ihnen spritzte Blut hervor.« »Und das glänzte.« »Stimmt.« Der Finger strich schnell über die bekannte Stelle und wandte sich dann wieder den Zähnen zu, wo noch ein lästiges Fitzelchen steckte. »Es glänzte wie...« »Wie Rubine in der Sonne. Und du warst wirklich dabei.« »Na, das habe ich doch gesagt. Ich war derjenige, der die Südstaatenflagge aufgehoben hat, als der Junge fiel. Dann habe ich sie 20 weitere Laufschritte getragen, bevor wir zurückgeschlagen wurden, keinen Steinwurf von dem Steinwall entfernt, hinter dem die Blauröcke sich versteckt gehalten haben. Als wir getürmt sind, habe ich das Ding den Hang mit runtergeschleppt, habe versucht, nicht auf die Leichen zu treten, das aber nicht ganz geschafft, weil da so viele waren.« »Erzähl mir von dem Dicken.« Großvater rieb sich die Wange, kratz, und dann wieder unter der Nase, kratz. »Als ich dem auf den Rücken getreten bin, hat er gefurzt.« Willy verzog das Gesicht zu einem lautlosen Lachen und schlang die Arme um den Oberkörper, wie immer, wenn er sich amüsierte. Wenn Roxy das verzerrte Gesicht und die Umarmung sah, wusste sie einfach, dass er seltsam war. »Jetzt aber«, sagte Großvater, dem es endlich gelungen war, die lange Rindfleischfaser zu befreien, »füttere damit die Leuchtkäfer.« Er reichte Willy die Faser, der sie dann auf die toten Käfer in dem Heinzglas fallen ließ. »Und jetzt erzähl mir von Kleopatra.« »Na, welchen Teil?« »Den mit der Barke.« »Ah ja, die Barke, nicht wahr?« Großvater liebkoste sein Oberlippengrübchen, diesmal mit dem Fingernagel. Kritz. »Tja, das tue ich gern. Also, der Nil war so breit, dass wir kaum das andere Ufer sehen konnten. Aber an jenem Tag war er so glatt wie ein Babybauch. Ich hatte das Ruder in der Hand.« Andächtig beugte Willy sich vor.